Die südkoreanische Online-Zeitung Minjung Sori brachte am 21. Februar einen Artikel und verlangte darin von der Präsidentin Park Geun-hye, sich der Ermittlung vom Verfassungsgericht zu unterziehen. Park Geun-hye, so hieß es im Beitrag, versucht um jeden Preis, den gerichtlichen Prozess zu verschieben und dadurch den Termin des Urteils auf die Zeit hinter dem 13. März zu verlegen. Sie glaubt, dass sie sich retten kann, wenn sie einerseits unter Einsatz der rechtsradikalen Organisationen falsche öffentliche Meinung verbreitet und andererseits mit verschiedenen Ausreden den Prozess verzögert. Aber das ist eine Fehlkalkulation. Park Geun-hye soll sich von der unerreichbaren Illusion befreien und die Untersuchungen vor dem Verfassungsgericht akzeptieren.